1 Live Infos. Mit Tobias Jobke um 19 Uhr. Österreich fordert Aufklärung über mögliche deutsche Spionage. Island schafft Unentschieden gegen WM-Favorit Argentinien und das Wetter ist wechselhaft, aber meistens trocken. Ein Ausspähen unter befreundeten Staaten ist nicht nur unüblich und unerwünscht, es ist nicht akzeptabel. Österreichs Bundespräsident van der Bellen ist sauer auf Deutschland. Es geht darum, dass der deutsche Geheimdienst BND in Österreich spioniert haben soll. Laut Medienberichten hat er 2000 Telefone und Handys und noch dazu E-Mail-Adressen ausspioniert. Van der Bellen will jetzt erstmal wissen, was Deutschland dazu sagt. Wir sind beide Mitgliedstaaten der Europäischen Union und wir wollen nicht, dass das Vertrauen auf diese Art in Frage gestellt oder untergraben werden könnte. Die deutsche Regierung hat öffentlich noch nichts zu den Spionagevorwürfen aus Österreich gesagt. Flüchtlingsrettung. Die spanische Küstenwache hat in den letzten beiden Tagen mehr als 900 Menschen von Booten auf dem Meer gerettet. Außerdem wurden 4 Leichen geborgen. Spanien hatte sich am Montag bereit erklärt, Flüchtlinge von einem Schiff aufzunehmen, das Italien und Malta abgewiesen hatten. Die italienische Regierung will noch 2 anderen Rettungsschiffen verbieten, in Häfen in Italien anzulegen. Fahrradsicherheit. In NRW sammelt die Initiative Aufbruch Fahrrad seit heute Unterschriften für mehr und bessere Radwege. Sie will das Land dazu bringen, jedes Jahr mindestens 300 Kilometer Radwege an größeren Straßen zu bauen oder zu reparieren. Außerdem fordert die Initiative mehr Fahrradstraßen in den Städten. Damit sich der NRW-Landtag mit diesen Forderungen befasst, müssen etwa 66.000 Leute unterschreiben. Fußball-WM. Island hat einen guten Einstand in seine erste Weltmeisterschaft überhaupt hingelegt. Sie haben in Russland gegen den Vize-Weltmeister Argentinien 1:1 gespielt. Der isländische Radioreporter war außer Rand und Band. Außerdem hat Frankreich sein erstes WM-Spiel gewonnen mit 2:1 gegen Australien. Gerade spielt Peru gegen Dänemark. Kurz vor Start der zweiten Halbzeit steht es da 1:0 für Peru. Nachher spielt noch Kroatien gegen Nigeria. 1 Live. Sektorwetter. Der Tag geht mit einer Mischung aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern zu Ende. Dazu noch Temperaturen zwischen 18 und 23 Grad. Morgen geht's wechselhaft weiter. Sonne, Wolken, aber nur selten mal ein Schauer. Die Temperaturen gehen etwas nach unten. In Plettenberg 17 Grad, in Witten und Ratingen 18, Lemgo und Pulheim können 19 Grad schaffen. Die neue Woche startet so ähnlich. Nicht immer Sonne, aber meistens trocken bei bis zu 23 Grad. Stauschau. A2 Hannover Richtung Dortmund. Zwischen Hamm-Üntrop und Hamm ungefähr eine Stunde plus 7 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. A3 Arnheim Richtung Oberhausen. Zwischen Hüngse und Kreuz Oberhausen mehr als 20 Minuten plus 7 Kilometer Stau. A3 Frankfurt Richtung Köln. Zwischen Loma Nord und Dreieck Heumer ungefähr 1,5 Stunden plus 10 Kilometer. Die A3 Köln Richtung Oberhausen, die ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen West wegen Bauarbeiten noch bis Montagmorgen gesperrt. Da gibt es 2 Kilometer Stau ab Duisburg-Wedau. Die A31 Gronau Richtung Lingen, die ist zwischen Ochtrup Nord und Schüttdorf Ost nach einem Unfall gesperrt. Da gibt es 4 Kilometer Stau. Die A59 Köln-Düsseldorf, die ist in beiden Richtungen zwischen Kreuz Leverkusen West und Dreieck Monheim Süd noch bis Montagmorgen gesperrt. Da wird an der Brücke gearbeitet. Und zum Schluss die A560 St. Augustin Richtung Hennef, die ist zwischen Hennef West und Hennef Ost für eine Unfallaufnahme kurz gesperrt, 2 Kilometer Stau. 1 Live. Moving. Die Sendung mit dem meisten Bass in 1 Live kommt jetzt früher. Hier ist Jan-Christian Zeller und Fakt ist, keine Bühne der Welt wäre groß genug für Rudimental, Major Lazer und Anne-Marie zusammen. Alle zusammen haben einen Song aufgenommen, den spiele ich gleich in einer knappen Viertelstunde als brandneuen Track hier in 1 Live Moving. Das wird nice. Aber der wird nice for what? I want to know who motherfucking representing it here tonight. Hold on, hold on. I keep letting you back in. How can I explain myself? You said you care for me, care for me. Louisiana shit. Murder on the beat. Something for y'all to cut up to, you know? Yeah. Everybody get your motherfucking roll on. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let the thing loose, girl, in so long. You been inside, know you like to lay low.

Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You would go around, go around, go around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Hatte gerade Lauro, wurde eben echt komisch angeguckt, weil ich den WM-Song von Daniel Danger als Klingelton habe. Ey, Lauro, lass dich nicht irritieren, so ganz Malle singt. Ich bin, du bist deutscher Weltmeister, wir sind, ihr seid deutscher Weltmeister, er, sie, es sind deutscher Weltmeister. Ole, ole, ole, ole, ole! Ole, ole, ole, ole! Fast ungefähr, ne? Ich habe Daniel Danger auf Malle mir angeguckt, unsere Story 1 live, check mal auf Instagram, was da gestern passiert ist im Megapark. Und falls ihr euch wundert, ja, Daniel ist wieder wach. Moin JC, moin 1 live Sektor, hier ist euer Daniel Danger, noch von Palma de Mallorca, unserem 17. Bundesland. Ich erhole mich gerade noch ein bisschen von dem Auftritt gestern, es war absolut mega, die Leute schreien im Hintergrund immer noch, man hört es vielleicht ein bisschen, ich habe gerade mal gefrühstückt hier. Über 5000 Menschen waren tatsächlich im Megapark und haben uns zugejubelt, den deutschen Weltmeister wirklich aus ihren Kehlen geschrien. Ja, und jetzt laufe ich mich hier noch ein bisschen warm für heute Abend, weil da gibt es ja die Weltpremiere unserer gemeinsamen Bühnenshow. Ich freue mich schon sehr auf Paderborn, singe mich gleich noch ein bisschen ein und dann werde ich auf jeden Fall rechtzeitig bei dir im Sender sein. Bis später, ole ole, Grüße! Paderborn, are you ready für heute Nacht, Residenz? Dein und ich kommen vorbei. Oh Gott, wie krass. Hier ist das deutscher Weltmeister der USA, Lil Dicky Chris Brown, Freaky Friday oder Saturday. I woke up Chris Breezy. Oh my God, I'm the man. I'm so fly and I can dance. There's tattoos on my neck. I just FaceTime Kanye. I told him I'm his biggest fan, yeah. Got all these hoes in my DM. Hold up. Holy shit, I got a kid. So well, wonder if I can see the N-word. Wait, can I really see the N-word? What up, my niggas? What up, my niggas? Big ups, my niggas. We are my niggas. You pussy ass niggas. Man, fuck y'all niggas. Cause I'm that nigga, nigga, nigga, nigga. I'm that nigga. I woke up in Chris Brown's body. So how this shit turned into Freaky Friday. But we got no choice but to turn this bitch sideways. I can't believe that it's Freaky Friday. It's Freaky Friday. I'm in Chris Brown's body. I drive his Ferrari and I'm like skin black. What the fuck? I woke up and I'm Lil Dicky. Lil Dicky? What the fuck? This shit is real weak. How's Dicky? 6, staying perched up on his balls like that. Walking down the street and ain't nobody know my name. Whoa. Ain't no paparazzi flashing pictures, this is great. Whoa. Ain't nobody judging cause I'm black or my controversial past. I'ma go and see a movie and relax. Hey, I'm a blood, but I can finally wear blue. Cool. Why's his mama calling all the time? Leave me the fuck alone, bitch. Wait, if I'm in Diggy Body, Breezy is who? Hold my daughter's in school. Fuck, if I was Chris Brown, where would I be? What would I do? I woke up in Chris Brown's body. So how this shit turned into Freaky Friday? But we got no choice but to turn this bitch sideways. I can't believe that it's Freaky Friday. It's Freaky Friday. I'm in Chris Brown's body. I look at my soft dick with the light. It's my dream dick. If I was Little Diggy in my body, where would I be? I'm trying to find myself like an introspective monk. I'm balling on the court, oh my god, I can do. Snap a flick of my junk. My dick is trending on Twitter, fuck. Now I'm at the club, I talk my way to getting in. I look up in the VIP, my goodness, there I am. I signal to him, let me in, but he won't let me in. I don't know who that is. Wait, who the fuck you think he is? Took a glass bottle, shatter it on the bouncer's head. Walk up to that motherfucker. Wait, think it through for a sec. If you hurt me, then you only hurt yourself. But wait, I love myself. That was the key, now it's put your back. Chris Brown's body. So how this shit turned into Freaky Friday? But we got no choice but to turn this bitch sideways. I can't believe that it's Freaky Friday. Wait, what the fuck? And now I'm in Ed Sheeran's body. It's way less cool than being Chris Brown was. What the fuck again? I'm DJ Khaled. Why am I yelling? I'm Kendall Jenner. I got a vagina. I'm gonna explore that right now. Holy shit, I got a vagina. I'm gonna learn. I'm gonna understand the inner workings of a woman. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now. Funk soul brother, right about now. Funk soul brother, check it out now. Funk soul brother, right about now. Funk soul brother, right about now. About now. About now. Right about now. right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, mehr Oldschool wie Fatboy Slim ab halb im Moving Mix mit den Throwbacks. Hier ist 1 Live mit neuen Dingen, hier, neuen Ding von Rudy Menschel und Major Lazer und Anne-Marie. Und die kommt täglich, wer unterbietet sie, mit nur 3 Stunden Schlaf aus. Oder sagen wir es mal anders, mehr Zeit ist einfach nicht, weil Nummer 1 sind vor ein paar Wochen zusammen mit Marshmello, mit Friends. Jetzt gibt es eine Nummer mit Rudy Menschel, Major Lazer und Mr. Easy aus Nigeria und Anne-Marie eben auch. Let Me Live. 1 Live. Trending. I see, and then I say to myself, it's never as it seems, 'cause I am the one, I rule my world, nobody rule my destiny, 'cause you are the one, you rule your world, no bad man on your destiny, leave me alone, let me live my life, leave me alone, let me live it up, live it up, leave me alone. Sound gefällt. In Wuppertal läuft gerade das Passa Passa Open Air zum Ölbergfest, Riesen umsonst und draußen Ding für alle Reggae- und Dancehall-Fans. Ihr seid zwar jetzt nicht dabei, aber ihr könntet ja zur Aftershow-Party gehen. Die startet um 23 Uhr im U-Club in Wuppertal mit dem Pau Pau Movement Live. I might link my ting from Barking. 7 a.m. in the morning. She's calling, I'm yawning. She's jarring, no stalling. I might link my ting from Barking. 7 a.m. in the morning. She's calling. falling, I'm yawning, she's jarring, no stalling. I might link my ting from barking, 7 a.m. in the morning, she's calling, I'm yawning, she's jarring, no stalling. I might link my ting from barking, 7 a.m. in the morning, she's calling, I'm yawning, she's jarring, no stalling. I'm icy, I got a tick from my head to my feet, that's Nike, and that's pricey. You see them guys over there, they ain't like me. I got a Portuguese thing, not wifey, she said my temper's tiny. I got two different worlds like Miley, you hit me up, that's unlikely. But I walked in the rave with a fresh trim, share my Colgate teeth. Yeah, they're looking at me, saying, can I get a pic for the gram? Just like AJT, no wonder they hate on me, cause I'm making these and you see these clothes. Yeah, I get it for free. I might link my ting from barking, 7 a.m. in the morning, she's calling, I'm yawning, she's jarring, no stalling. I might link my ting from barking, 7 a.m. in the morning, she's calling, I'm yawning, she's jarring, no stalling. I might link my ting from barking, 7 a.m. in the morning, she's calling, I'm yawning, she's jarring, no stalling. I might link my ting from barking, 7 a.m. in the morning, she's calling, I'm yawning, she's jarring, no stalling. Many guys, many guys hate me and it's true, too bad, I just stunt on you, too bad, I don't look like you. Like many guys, yeah, hate me and it's true, too bad, I just stunt on you, like too bad. I might link my ting from barking, 7 a.m. in the morning, she's calling, I'm yawning, she's jarring, no stalling. I might link my ting from barking, 7 a.m. in the morning, she's calling, I'm yawning, she's jarring, no stalling. I might link my ting from barking, 7 a.m. in the morning, she's calling, I'm yawning, she's jarring, no stalling. I might link my ting from barking, 7 a.m. in the morning, she's calling, I'm yawning. Sommer, Sonne, Musik und extrem viele coole Menschen, die alle super chill drauf sind. Summer Jam! Eins live präsentiert Summer Jam Festival 2018. Mit dabei Materia, Gentleman, Milky Chance, Bowser und Rin. 6. bis 8. Juli, Fühlinger See, Köln. Summer Jam ist das Geilste. Ich liebe es. Präsentiert von 1 Live. One Love, One Love. 1 Live. Stauschau. Um 19:30 A3 Arnheim Richtung Oberhausen. Zwischen Hüngste und Kreuz Oberhausen mehr als 20 Minuten plus 7 Kilometer stockend. Wegen Bauarbeiten ist da nur eine Spur frei. A3 Frankfurt Richtung Köln. Zwischen Lohmar Nord und Dreieck Heumer ungefähr 1,5 Stunden mehr. 10 Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten ist nur eine Spur frei. Am besten ihr fahrt schon ab dem Kreuz Bonn-Siegburg über die A560 und die A59. Die A3 Köln Richtung Oberhausen, die ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen West wegen Bauarbeiten noch bis Montagmorgen gesperrt. Es gibt 2 Kilometer Stau ab Duisburg-Wedau. Die Umleitung geht ab dem Kreuz Kaiserberg über die A40, die A59 und die A42. Die A31 Gronau Richtung Lingen, die ist zwischen Ochtrup Nord und Schüttorf Ost nach einem Unfall gesperrt. Es gibt 4 Kilometer Stau. Die Polizei empfiehlt ab Ochtrup Nord über die B403 und dann zum Anschluss Nordhorn-Bad Bentheim zu fahren. Die A59 Köln-Düsseldorf, die ist in beiden Richtungen zwischen Kreuz Leverkusen West und Dreieck Monheim Süd noch bis Montagmorgen gesperrt. Und zum Schluss die A560 St. Augustin Richtung Hennef, zwischen Hennef West und Hennef Ost mehr als 10 Minuten plus 2 Kilometer. Moving. Ich spiele den nächsten Moving Mix, Party Classics Reloaded, und ich starte mit Rihanna, die ab nächste Woche in Ocean's 8 wieder im Kino ist. Da macht sie einen auf Juwelendieb. Aber spannender finde ich persönlich, dass sie gerade wieder im Studio ist. Wann ein neues Album kommt, hat sie noch nicht gesagt, aber sie hat schon verraten, dass es eventuell ein Reggae-Album wird. Und das würde bedeuten, dass wir eigentlich wieder ein bisschen zurückgehen in die Anfänge von Rihanna. Das Jahr 2005, ihr allererster Hit. 1 Live Moving Mix mit Jan-Christian Zeller. Honda Replay mit Elephant Man im Remix. The club is getting warmer. Guess who is back up in the corner? Chill. Love to see the girls, I'm winding up in them Lucy and them Gabbana. This is Elephant Man and Rihanna. Can I hear you say? Turn it up. Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ. Turn it up. Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ. Can I hear everybody say? Turn it up. When you hear this tune I play. Turn it up. Turn it up, Mr. DJ. Turn it up. This is Elephant Man and Rihanna. Come on. Bye. Cause you had to turn, now you gon' learn what it really feels like to miss me. Single Ladies haben wir nicht im Sektor. Alle voll in love hier. Ihr hört den Moving Mix, die Throwbacks. Ich spiele was ganz Historisches. NWA, die Abkürzung für Niggas with Attitudes, die Hip-Hop-Crew aus Compton, Los Angeles, in der zur Gründung Dr. Dre und Ice Cube mit dabei waren. Jetzt im Moving Mix. I'm expressing with my full capabilities, and now I'm living in correctional facilities. Cause some don't agree with how I do this. I get straight and meditate like a Buddhist. I'm dropping flavor, my behavior is hereditary, but my technique is very necessary. Blame it on Ice Cube, because he said it get funky when you got a subject and a predicate. Add it on a dope beat, and it'll make you think. Some suckers just tickle me pink to my stomach, cause they don't flow like this one. You know what? I won't hesitate to diss one or two before I'm through, so don't try to sing this. Some drop science, well I'm dropping English. Even if Yella makes it a cappella, I still express yo, I don't smoke weed or sets. Cause it's known to give a brother brain damage, and brain damage on the mic don't manage nothing but making a sucker in you equal. Don't be another sequel. Spread yourself, do this good. Spread yourself. For the pop chart, so where should a brother like you start expressing yourself, my boy, and show you how your track. What up? Drop English right about now. Getting back to the PG, that's programmed and it's easy. Dre is back, new jacks are made hollow. Expressing ain't the subject because they like to follow the words, the style, the trend. The records are spinning again and again and again. Yo, you're on the other end. Watch your brother blend, dope rhymes with no help. There's no fessing or guessing while I'm expressing myself. It's crazy to see people be what society wants them to be, but not me. Ruthless is the way to go, they know. Others say rhymes which fail to be original, or they kill where the hip-hop starts. Forget about the ghetto and rap for the pop charts. Though some musicians, cuz at home, they're scared to use profanity when up on the microphone. Yeah, they want reality, but you hear none. They'd rather exaggerate a little fiction. Some say no to drugs and take a stand, but after the show, they go looking for the dope man. Or they ban my group from the radio here in WA and say hell no. But you know it ain't all about wealth, as long as you make a note to spread yourself. Yo, Dre is a name for it. I make something dope on a record, that's what he came for. Kicking reality over staying itself, but it's important that you keep it in mind too. From the heart, cause if you wanna start to move up the chart, then expression is a big part of it. You ain't efficient when you flow, you ain't swift, moving like a tortoise, full of rigor mortis. There's a little bit more to show. I got rhymes in my mind, embedded like an embryo or a lesson. All of them expression, and if you start fessing, I got a Smith & Wesson for you. I might ignore your record because it has no bottom. I get loose in the summer, winter, spring, and autumn. It's Dre on the mic, getting physical, doing a job. And WA is the lynch mob, it's a macabre. But you know you need this, and the knowledge is going just like a fetus or a tumor. Well, here's the rumor, Dre's in the neighborhood, and he's up to no good. When I start expressing myself, yell a slammy, cause if I stay funky like this, I'm doing damage. Or I'ma be too hype, and need a straight jacket. I got knowledge, another sucker's lacking. So when you see Dre, a DJ on the mic, ask what it's like we're getting hype tonight. Cause if a strike, it ain't for your good health, but I won't strike if you just spread yourself. Mit Jan-Christian Zeller. Aus der Playlist eures eingestaubten FIFA 2006 Matterfix. People in a show, all lined in a row. We just push on by. It's funny how hard we Don't you wanna know me? Be a friend of mine. I'll share some wisdom with you. Don't you ever get lonely from time to time. Looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Back when they thought pink polos would hurt the rock. Before Cam got the shit to pop, the doors closed. I felt like Bad Boy Street Team. I couldn't work the locks. Now let's go. Take them back to the plan. Me and my mama hopped in that U-Haul van. Any pessimists, I ain't talk to them. Plus, I ain't had no phone in my apartment. Let's take them back to the club. It's about an hour, I stand on line. I just wanted to dance. I went to Jacob an hour after I got my advance. I just wanted to shine. J favorite line, dog, in due time. Now they look at me like, damn, dog, you what I am. A hip-hop legend. I think I died in an accident, cause this must be heaven. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Back when Slick Rick got the shit to pop, I'd do anything to say I got it. Damn, them new loafers hurt my pocket. Before anybody wanted K-West beats, me and my girls split the buffet at KFC. Dog, I was having nervous breakdowns. Like, man, these niggas done much better than me. Baby, I'm going on an airplane, and I don't know if I'll be back again. Sure enough, I sent the plane tickets, but when she came to kick it, things became different. Any girl I cheated on, cheats or skeeted on, couldn't keep it at home, thought I needed a knee alone. I'm trying to right my wrongs, but it's funny them say wrongs, tell me write this song, man. I gotta testify, come up in the spot looking extra fly. For the day you die, you gon' touch the sky. You gon' touch the sky, baby girl, testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day you die, you gon' touch the sky. Still like looping the third. Here like fear till I'm bitter on the curb. Peach buzz buzz but bit on the verge. Let's slow it down like river on the serve. Bottle shaped body like Mrs. Butterworth. So I represent the first. Now let me end my verse right where the horns are like. Moving Mix mit Kanye West, Loop Fiasco, Touch the Sky. Genau dieser Remix heißt es Two Friends Remix. Ich habe Matterfix gespielt, Big City Life, NWA für die Oldschool, Hip-Hopper, Beyoncé und Rihanna. Alles in den letzten 20 Minuten nonstop. Back to Reality, wieder zurück in die aktuellen Charts, Lost Frequencies und James Blunt am Mic, Melody in 1 Life Moving. Hey Melody, every night you play me something sweet. And when I'm down you always change the key. I need you now, my heart has lost the beat. And I'm counting on your love, hey Melody. We both could use a reason just to smile. So let me be your harmony tonight. Every note you hit cuts into me. So let me hear your love sing. Hey Melody, we both could use a reason just to smile. let me hear your love sing. Life's life moving. Wieder mal bist du da und alles dreht sich nur um dich. Wie ein Magnet ziehst du an und alle halten ihre Luft an. Wie du gehst, wie du stehst, wie du dich bewegst. Wie du gehst, wie du stehst, wie du dich bewegst. Magisch, magisch, du bist so magisch. Verzauberst mich. Bleib noch ein bisschen da. Magisch, magisch, du bist so magisch. Du verzauberst mich. Magisch, magisch, du bist so magisch. Du verzauberst mich. Bleib noch ein bisschen da. Magisch, magisch, du bist so magisch. Du verzauberst mich. Ich bin ein Junge aus dem Viertel. Du ein Mädchen aus der Stadt zwischen Dreck und Gesocks, wo die Sonne niemals lacht, treffen uns heimlich. Wieso muss es so verrückt sein? Magisch, magisch, laufe hinterher, es ist doch böswein. Immer wenn es dunkel wird, erscheinst du. Wohin führt der Weg? Nimm meine Hand oder gib Bleifuß. Lass dich niemals stehen, Mann, das weißt du. Handy ist kaputt, kauf für dir 20 neue iPhones. Immer dreht sich alles nur um dich. Komm, vergiss mal den Rest, lass alles stehen und du nimm mich. Du hypnotisierst mich, berührst mich und ich vergiss nicht. Du hypnotisierst mich, berührst mich und ich vergiss nicht. Wie du gehst, wie du stehst, wie du dich bewegst. Magisch, magisch, du bist so magisch, du verzauberst mich. Bleib noch ein bisschen da. Magisch, magisch, du bist so magisch, du verzauberst mich. Magisch, magisch, du bist so magisch, du verzauberst mich. Bleib noch ein bisschen da. Magisch, magisch, du bist so magisch, du verzauberst mich. Deine Kurven machen Backflips, lass mich sehen, was du so hast. Hol die Sterne dir vom Himmel, ich will nur, dass du sagst, du verwirrst mich. Bring mir lieber noch ein Glas, hock dich leise neben mich und lass die Neider reden, lass. Wie das Viertel ist heiß und die Regeln sind hart, sie verbieten den Kontakt zwischen Ghetto und Stadt. Doch du bist heißer als die Sonne, ich verbrenne mich an dir. Wirf den Rest in die Tonne, komm einen Schritt näher zu mir. Wir haben fast schon gewonnen, warum sollen wir verlieren? Du bist magisch und ich mag dich, lass die Straßen attackieren. Wie das Viertel ist heiß und die Regeln sind hart, sie verbieten den Kontakt zwischen Ghetto und Stadt. Mag ich, deine Kurven mag ich, ich geh ab auf dich, bleib noch ein bisschen da. Mag ich, du bist so magisch, lass die Zeit gut stehen. Bald ist es das egal, im Kreis drehen, lass uns im Kreis drehen. Ich hol uns noch ne Flasche, Mann, du kannst doch nicht heimgehen. Lass uns im Kreis drehen, lass uns im Kreis drehen. Die Sonne geht bald unter und wir beide haben nur ein Leben. Lass uns im Kreis drehen, lass uns im Kreis drehen. Du bist ein Effekt, ohne dich würde ich eingehen. Lass uns im Kreis drehen, lass uns im Kreis drehen. Du bist ein Effekt, ohne dich würde ich eingehen. Mag ich, deine Kurven mag ich, ich geh ab auf dich, bleib noch ein bisschen da. Mag ich, du bist so magisch, lass die Zeit gut stehen, bald ist es Taxi da. Wie du gehst, wie du stehst, wie du dich bewegst. Wie du gehst, wie du stehst, wie du dich bewegst. Magisch, magisch, du bist so magisch, du verzauberst mich. Bleib noch ein bisschen da. Magisch, magisch, du bist so magisch, du verzauberst mich. Magisch, magisch, du bist so magisch.